WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags eine freie Themensendung, eine offene Sendung. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Daniel und er ist 47. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Daniel. Es ist toll, mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ich glaube, ich habe schon so oft probiert. Na super. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist etwas schwierig. Darf ich geschwind ausholen? Sag erstmal so ein paar Stichworte. Ausholen ist immer ein bisschen anstrengend. Also gut, Stichworte. Wir sind drei Brüder und meine zwei Brüder sind beide im Jahre 14 verstorben. Beide sind im Jahre 14 beide. Verstorben? Wie ist das erklärbar? Ja, also der eine hat Krebs bekommen, mein mittlerer Bruder, ich bin der Jüngste, ich bin 47. Und der älteste Bruder, der ist 57 und hat auch Krebs bekommen. Und so Zeit? Und ist dann am 26. November 14 verstorben und der andere am 1.1. im gleichen Jahr. Was für eine Katastrophe für die Familie, was für eine Erschütterung. Ja, und in diesem Jahr war meine Mutter auch noch, die ist jetzt 89, die wird jetzt im Juli 90, ist dann achtmal im Krankenhaus gewesen. Das war ein richtiges Horrorjahr. Wahrscheinlich hat die Mutter das auch umgehauen, natürlich, wenn zwei... Ja, das waren aber mehr so orthopädische Sachen, also... Ja. Ja. Aber erzähl mal weiter, weswegen du anrufst. Ja, ich wollte etwas ausholen. Also folgendes, unsere Familie, mein Vater ist im Jahre 74 am Autounfall tödlich verstorben, da war ich 6 Jahre alt. Und mein mittlerer Bruder, der 53 war, wo am 1.1. verstorben ist, der ist ein Kontergan-Kind. Also von Kindheit an, da hat meine Mutter in der Schwangerschaft dieses Medikament genommen. Also hat deine Mama sehr viel geleistet. Der Mann tot, ja. Ein behindertes Kind, ja, und drei Jungs. Drei Söhne. Ja. Ja. Zum Glück hat sie damals nur diesen Saft genommen. Weil wenn sie die Tablette genommen hätte, dann hätte er keine Arme und Beine gehabt. Also, wie war denn seine Behinderung? Die Behinderung, also eine Lippenkieferspalte. Das eine Bein war etwas kürzer wie das andere, also ist dann immer so ein bisschen gehumpelt. Achso, aber die Beine und Arme und waren ja, voll waren ausgebildet. Vorhanden. Und dann hat er noch die eine Ohrmuschel, die war also auch kaum vorhanden. Also schwere Zeiten für deine Mutter. Richtig. Wie geht es denn deiner Mutter heute? Ja, jetzt ist sie 89 und wird im Juli 90. Und ich pflege sie. Du pflegst sie? Ja. Das heißt, es geht ihr nicht so besonders gut? Ja, letztes Jahr war sie dann noch dreimal im Krankenhaus, dieses Jahr schon wieder zweimal. Hat eine neue Herzklappe bekommen vor einem Monat. Heißt pflegen, dass sie bettlägerig ist? Nee. Sie steht auf und ich helfe halt beim Anziehen, Waschen, alles was halt so anfällt, Essen machen und... Ist sie geistig ganz klar? Ne? Voll klar da. Ja. Wohnst du mit ihr zusammen in einem Haus? Ja, wir wohnen im Haus, also ein Familienhaus, ja. Bist du 47? Bist du allein oder hast du auch Familie? Nee, ich bin alleine. Und widmest dich so ganz deiner Mutter? Ja, ich habe auch meine beiden Brüder gepflegt. Das hast du auch gemacht? Also der mittlere bekam ja im September 2010 die Diagnose Krebs. Zwischen Magen und Speiseröhre wurde der festgestellt. Und den habe ich dann gepflegt. Hatte der auch, oder hatten die Brüder auch keine Familie? Nee, die hatten auch keine Familie. Das heißt, wie hast du das denn mit deinem eigenen Leben dann hinbekommen? Erste Frage, gingst du während dieser Zeit auch noch einem Beruf nach? Ja, bis zum Februar 2014 war ich im Einzelhandel tätig. Und jetzt nicht mehr? Ja, jetzt, also seit Februar 2014 arbeite ich nicht mehr. Ist das eine Weil es nicht mehr ging. Wegen der Mutter? Ja, jetzt wegen der Mutter, ja. Ja, und weswegen damals, als du aufgehört hast, warum ging es da nicht? Ja, da habe ich mich befreien lassen, also ein Jahr lang befreien lassen von der Arbeit. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das nicht mehr geht. Wie lange liegt es denn zurück, dass du eine Beziehung hattest? Ja, im Jahre 14 hatte ich eine. Aha. Aber die ging nur ein halbes Jahr und da ich dann so eingespannt war, hat sie die dann auch schnell verabschiedet. Mhm. Weil ich zu wenig Zeit für sie hatte. Jetzt habe ich so einen ganz groben Einblick in dein Leben gewonnen, Daniel, ja. Was ja jetzt schon sehr dramatisch abgelaufen ist. Kannst du das noch konkretisieren, was der Hauptgrund deines Anrufes ist? Also der Hauptgrund meines Anrufes ist jetzt folgender. Wenn jetzt meine Mutter sterben sollte, dann habe ich praktisch überhaupt niemand mehr. Mhm. Also es gibt noch einen Onkel und Tante, die sind aber beide auch über 80 und sonst gibt es überhaupt keine Verwandte mehr. Und dann müsste ich mich dann ganz neu orientieren und von dem habe ich ein bisschen Angst. Ich verstehe. Das heißt, du hast so kein kleines, privates, soziales Umfeld um dich herum? Richtig. Keine Freunde? Ganz wenig. Nee, eigentlich nicht. Im Prinzip ziemlich einsam und die einzige Bezugsperson ist die etwas kranke, ältere Mutter. Ja, also ein paar Bekannte gibt es schon, aber das sind ja keine Freunde. Also ja, wie war, aber wenn du jetzt keine Freunde hast, davon gehe ich mal aus, hattest du auch vor Jahren keine Freunde? Denn die fallen ja nicht plötzlich weg. Ja, stimmt. Ist richtig, ja. Also wenig. Also hast du immer sehr familienorientiert gelebt? Richtig. Meine Familie war mir immer am wichtigsten und für die war ich da. Haben die anderen Brüder das auch so gemacht? Also der eine, ja, der andere, der ältere, der hat im Ausland gelebt, die letzten 11 Jahre. Ah ja. Der war also gar nicht vorhanden. Wie lang war denn deine längste Beziehung, die du mal hattest in deinem Leben? Ja, ich hatte nur eine. Und das war die im Jahre 14 und die ging nur 6 Monate. Das war meine einzigste Beziehung. Mensch, Daniel, ich erinnere noch mal daran, du bist 47. Vor 2 Jahren warst du 45. Ja, ist richtig. Du hattest nie eine Beziehung früher. Nein. Warst du denn auch nie mal, abgesehen von 2014, mal verliebt? Ja, doch, natürlich. Und wie erklärst du dir, dass das nie was geworden ist? Ja, weil ich so schüchtern bin. Na, so schüchtern klingst du gar nicht. Ja, ich weiß, klingt jetzt am Telefon. Ich bin auch etwas nervös, weiß, ob man das merkt. Nein, das ist alles in Ordnung. Ich meine sogar, dass du gar nicht schüchtern klingst. Das wundert mich. Ich weiß. Bei Frauen aber schon. Schon. Ja. Und aber jetzt also, der Grund des Anrufs ist halt eben die Angst, wenn die Mutter dann weg ist, dann, ja, praktisch, dann kann ich müsste verstehen. Ich mir dann praktisch ganz neu orientieren. Kann ich verstehen. Das ist eine schwierige Aufgabe, sich um die kranke Mutter zu kümmern, vielleicht wenn der Zustand sich noch verschlimmert, aber es ist eben auch eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe und wenn die weg ist, bricht dein Leben in sich zusammen. Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass sie so ganz unfit ist sie noch gar nicht. Man muss ihr helfen, aber es geht noch so ganz gut. Das heißt, du musst auch nicht 24 Stunden an ihrer Seite sein. Nee, muss ich nicht. Ich kann schon rausgehen. Ach so, Daniel, dann ist es aber jetzt allerhöchste Eisenbahn mit deinen zarten 47 Jahren, dass du jetzt kannst du es noch. Jetzt hast du auch den Freiraum noch. Deine Mutter benötigt dich nicht 24 Stunden lang. Bau dir etwas auf. Suche dir Kontaktwege, geh in einen Sportverein, suche dir irgendetwas, wo du unter Leute kommst. Ich weiß nicht, was für Interessen du hast. Geh in Chor oder Kegel oder ich weiß nicht was, irgendwas. Mhm. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann und wo man Leute kennenlernen kann. Natürlich muss es dir auch Spaß machen. Klar. Ja, ist klar. Das musst du machen. Ich weiß, es ist nicht einfach, Freunde zu finden. Da schnippt man nicht einmal mit den Fingern und plötzlich hat man Leute um sich herum. Das muss man mühsam bisweilen aufbauen. Das Problem ist nur dabei, dass ich dann praktisch dann Angst hätte, dass mit der Mutter dann irgendwas ist. Also ich war mal schwimmen, kam dann zurück und da lag sie dann blutend am Boden. Also das ist dann ja gut, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie entspannt du mal ein paar Stunden weggehen kannst. Och, ich gehe schon weg. Ja. Ich gehe auch so weg. So. Mache ich schon. Ja, also Und selbst wenn das ein bisschen schwieriger wird, gibt es ja die Möglichkeit, dass du dir auch noch eine Pflegekraft arrangierst. Das stimmt, ja. Also jetzt abgesehen mal von allen organisatorischen Problemen, das musst du machen, du musst jetzt einen Schritt rausgehen, sonst erlebst du wirklich eine Katastrophe, wenn deine Mutter irgendwann mal verstirbt. Jetzt heißt es, sich zu engagieren. Oder versuche dich ehrenamtlich irgendwo zu arrangieren. Es gibt so viele tolle, interessante Ehrenämter, wo man auch mit interessanten Menschen zusammenkommt. Ja, in der Kirche zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Wohnst du denn in einer Stadt oder eher auf dem Land? Ja, in der Nähe von einer Großstadt. So, ja. Dann ist es ja noch einfacher. Ja. Das rate ich dir dringend, Daniel. Du musst quasi morgen schon anfangen zu recherchieren und zu überlegen, was du machen könntest. Mach dir einen richtigen Plan, wo du die nächste Woche mal anklopfst, wo du hingehst. Mhm. Ja. Das Problem bei der Sache ist nur, dass ich jetzt gerade so den Eindruck habe, nach diesen, das sind ja dann jetzt schon 5,5 Jahre, dass ich jetzt gerade so am Punkt bin, wo ich so richtig ausgelaugt bin. Also richtig, da kommen jetzt die ganzen Jahre, kommen jetzt, also was jetzt schon war, kommt jetzt irgendwie raus. Vielleicht wäre ja unterstützend dazu auch noch eine psychologische Betreuung oder eine Beratung. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ja, das könnte man ja vielleicht auch noch mal annehmen. Finde ich auch. Gut, da kriegst du jetzt noch ein paar Tipps von meiner Psychologin an die Hand. Ja, das wollte ich sowieso fragen, ob ich mit ihr sprechen kann. Ja klar, sehr gerne. Gut. Und das andere musst du selbst in die Hand nehmen. Das weiß ich, ja. Daniel, dann ruft die Magdalena dich gleich zurück und ich wünsche dir viel Glück und dir und deiner Mutter alles Gute. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken und für die restliche Zeit alles Gutes wünschen und ja. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, unsere E-Mail domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte nicht zu lang mailen und bitte unbedingt eure Telefonnummer mit reinschreiben. David ist hier. David ist 17. Guten Morgen, David. Hallo Domian. Hallo David, das hatte ich ja schon Domian gesagt. David, weswegen rufst du an? Ja, also ich habe seit einer Woche meine Freundin Schluss gemacht. Sprichst du mit Headset, David? Nein, ich bin gerade im Ausgang, weil meine Eltern sollen nicht unbedingt mitkriegen, dass ich jetzt am Telefon bin und darüber rede, weil sie sagen zu mir, ich soll mich nicht so fertig machen. Okay, weil ich dich nicht so ganz gut verstehe, aber wir versuchen es mal. Du hast mit deiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat mit dir Schluss gemacht. Wann? Also das war ungefähr vor einer Woche. Mhm. Wir waren also zusammen im Zimmer, haben da auf dem Bett gelacht, gespielt, wie immer halt, ein bisschen gecatcht. So wie unsere Beziehung war eigentlich super. Dann habe ich sie halt ein bisschen so geschockt, dann ist sie also Hände runtergeflogen. Und dann hat sie neben die Bank, also neben das Bett geguckt. Und da lag Unterwäsche von einer Frau, also von einer Mädchenunterwäsche, wo ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und sie hat als erstes mich angeguckt, als wäre ich wirklich... Moment. Als wäre ich wirklich... Unter deinem Bett lag Mädchen... Neben meinem Bett sozusagen, weil mein Bett steht am Wand, hat so eine kleine Lücke. Und da lag Mädchenunterwäsche? Genau, also von der Frau halt eine Unterwäsche, wo nicht ihr gehört. Ja, und da war sie natürlich... Um natürlich dran zu hängen, ich habe einen Zwillingsbruder und mein Zwillingsbruder, seitdem ich meine Freundin hatte, ist mit schon fast ein Jahr zusammen... Seitdem ich meine Freundin hatte, war er richtig gemein zu mir, er war richtig komisch. Er wollte immer, dass ich mit dir Schluss mache, er will uns gestritten haben. War er eifersüchtig? Ja, ich denke mal schon, weil er war richtig gemein zu mir. Das heißt, du hast die Vermutung, dass der Zwillingsbruder diese Damenunterwäsche da bei dir hingelegt hat? Genau. Ein perfider Plan, um dich schlecht zu machen bei deiner Freundin. Genau. Und dann, also auf jeden Fall, ich habe ihn darauf angesprochen. Ja. Er hat nur angefangen zu lachen und zu mir gesagt, dass, tja, kann man nichts machen, ich war das nicht, du warst bestimmt du, hast keinen Bock mehr auf deine Freundin oder so, wolltest du mit betrügen, selber schuld, so als würde er auf mich einreden, als wäre ich das gewesen. Also er hat es nicht zugegeben? Er hat es nicht zugegeben, er hat einfach darüber gelacht, er hat sich lustig über mich gemacht. Aber du bist dir sicher, es kann nur er gewesen sein? Ja, also ich bin mir ganz, wirklich ganz sicher, also ich weiß doch ganz genau, ob ich meine Freundin betrüge. Und du bist oder doch, nicht. Genau, du bist auch ganz sicher, dass du nicht vielleicht doch Damenbesuch da hattest und die haben irgendwas vergessen. Genau, ich bin mir sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Aber das meiner Freundin zu erklären, ist ja natürlich nicht. Was genau lag da denn? Also es lag eine Unterwäsche, einmal im BH und einmal eine Unterhose, die sah benutzt aus. Und die Farbe war sogar noch rot, daran kann ich mich dran erinnern. Ein Slip, ein BH, die beiden... Nein, eigentlich die ganz normale Unterhose. Eine Damenunterhose oder wie? Genau, ganz normale Damenunterhose. Nichts Besonderes dran, eine ganz normale Unterhose. Ja, und den BH. Also es war ganz eindeutig gewesen, hier war eine Frau. Die hat fluchtartig das Zimmer verlassen und sich nicht angezogen. Nein, die hat mich erstmal angeguckt, als wäre ich Teufel in Person. So. Nein, ich meine, das also, sieht so aus, als wäre da jemand gewesen, der fluchtartig dein Zimmer verlassen hat, eine Frau. Genau. Wie hat deine Freundin jetzt reagiert? Also sie hat mich angeguckt, als wäre ich wirklich der Teufel. Ja. Danach hat sie mich einfach nur angeguckt, hat nicht mal ihr Zeug gepackt, hat gesagt, es ist aus meiner Wohnung, also von meiner Mutter und so. Ich wohne mit meiner Mutter, einfach rausgegangen aus der Wohnung, hat mich blockiert auf WhatsApp. Ich erreiche sie nicht, wenn ich sie erreiche, dann geht sie nur für eine Sekunde dran und sagt, hör auf, mich anzurufen. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen, David? Also am 16. wären wir jetzt ein Jahr zusammen gewesen. Na immerhin, schon ein Jahr. Ja, das ist natürlich, wir waren jeden Tag zusammen, sie hat bei mir gewohnt. Und sie hat dir gar keine Chance gegeben, irgendwas zu erklären? Nein, bis jetzt hat sie mir keine Chance gegeben und das ist schon fast eine Woche her. Das ist ja schon ziemlich mies, finde ich, muss ich sagen. Ja, ich leide ja auch jeden Tag darunter. Ich versuche zumindest 20 Mal am Tag anzurufen. Ich kann nicht weiter. Als sie dann gegangen ist, hat sie noch irgendwie besondere letzte Worte hinterlassen? Nein, sie ist einfach rausgegangen. Sie war total sauer, ist rausgegangen. Geschockt. Ihre letzten Worte waren einfach nur, es ist aus. Es ist aus. Ja. Und hast du da schon spontan gesagt, das kann nur mein Bruder gewesen sein? Nein, am Anfang war ich überfordert mit allem, weil ich wusste nicht, was jetzt los ist, richtig. Ja. Da habe ich erstmal die Unterwäsche angeguckt und habe mir gedacht, also sicherlich nicht. Dann habe ich meinen Bruder auf jeden Fall, also er war bei der Arbeit, als er gekommen ist, habe ich ihn sofort drauf angesprochen. Ich habe ihn angeschrieben, habe zu ihm gesagt, was sollte das und so. Mhm. Er hat zu mir nur gesagt, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe doch nichts gemacht. Mhm. So, jetzt ist das wahrscheinlich großes Thema bei euch in der Familie. Was sagen denn deine Eltern, eure Eltern, deine Mutter, eure Mutter dazu? Also meine Mutter sagt nur dazu, ja, das wird schon wieder, es klärt sich schon auf. Nee, aber was sagt die dazu, dass vermutlich dein Bruder das gemacht hat? Also sie traut ihm zu, weil er ist total komisch gewesen, auch zu meinen Eltern. Hat sie ihn denn, oder lebt ihr mit euren Eltern zusammen? Ja klar, ja. Sie hat ihn auch darauf angesprochen, hat ihm noch Ärger gegeben und hat ihm gesagt, ja, ob das war oder nicht, hat ihm klare Frage gestellt, warst du es oder nicht. Er hat immer wieder verregnet, aber wer soll es sonst gewesen sein? Keiner hat Zugang zu meinem Zimmer, ich habe einen Schlüssel dafür. Mein Bruder hat einen Schlüssel, meine Mama hat einen Schlüssel, aber ich denke, das war meine Mutter, da reicht die Mutter nicht da rein. Ich habe das gar nicht richtig akustisch nicht verstanden. Hast du eine Vermutung, woher er diese Sachen hat? Er hat keine Freundin. Nein, er könnte ganz leicht verkaufen. Und sie so, also sie sah aus, als wäre sie schon mal getragen worden. Ich habe es akustisch jetzt wieder nicht verstanden, weil die Leitung so schlecht ist. Also er hat keine Freundin. Jetzt wird die Leitung immer schlechter. Das ist ja doof. Warte, ganz kurz. Ja. Jetzt soll es besser werden. Also ich frage nochmal, er hat keine Freundin? Nein, er hat keine Freundin. Und die sah sogar getragen aus, diese Unterwäsche. Was hast du denn für eine Vermutung, wo er die hat? Also ich denke mal, er hat ja viele Freundinnen, aber auch von der anderen Art, also nicht so die... So Kumpelfreundin. Die liebsten Freunde. Ja, genau. Ah, so. Verstehe. Und da hat er sich das besorgt. Genau, denke ich mal. Also anders kann ich mir nicht erklären, weil ich war das nicht. Meine Mutter wird doch sowas niemals machen. Wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deinem Bruder? Also total aggressiv, wenn wir uns gegenseitig sehen. Er provoziert mich, indem er mich auslacht. Mhm. Also er freut sich sozusagen, Schadensfreude gegen mir. Bruder. Mhm. Ich bin ganz auf deiner Seite, David. Ich finde das völlig unter aller Sau, was dein Bruder da macht. Er zerstört dein Glück und er schadet und er fügt dir Schmerz. Ich war total glücklich. Ja. Und er fügt dir Schaden zu. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit deiner Freundin machen. Du kennst doch wahrscheinlich auch ihre Eltern oder ihre Mutter. Ja, genau. Aber als ich dort war, hat die Eltern, immer wenn ich dort bin, sagt die Mutter zu mir, sie ist nicht da, sie ist unterwegs mit ihren Freundinnen. Aber das glaube ich nämlich nicht, weil diese Ausrede ist eigentlich typisch, wenn man sich streitet oder Schluss ist. Wie wäre folgende Idee? Hast du eigentlich so früher einen ganz guten Draht zu der Mutter gehabt? Nicht wirklich, meine Freundin hat bei mir gewohnt. Und dessen war ich ja fast nie bei ihr. Aber, okay, egal, wir müssen jetzt alle Dinge versuchen. Was hältst du davon, wenn du der Mutter dieses erklärst und sie gleichzeitig bittest, dass sie quasi nochmal vermittelt zwischen euch beiden. Dass du der Mutter aber dieses so erklärst, wie du es mir gerade erklärt hast. Das wäre eine gute Idee eigentlich. Ist ein Versuch. Wenn, ich denke gerade so rum, was denn diese Erklärung weiß deine Freundin ja noch gar nicht. Nein. Sie weiß es nicht, nein. Sie blockt dich überall. Jetzt könnte man ja zum Beispiel auch, David, die ganz alte, altmodische Methode eines Briefes mal wählen. Dass du ihr einen Brief schreibst und das alles erklärst in dem Brief. Bist du noch da? Jetzt ist die Leitung weg. Gibt's doch nicht. Also das wäre, falls David, falls du uns noch zuhören solltest, jetzt über das Radio, über das Fernsehen, sprich die Mutter an. Versuch der Mutter zu erklären, was abgegangen ist. Schreibe deiner Freundin einen klassisch altmodischen Brief und erkläre, was darin vorgefallen ist. Dann überleg doch mal, ihr seid ein Jahr zusammen, da kennt man ja auch Freundinnen der Freundin, der Ex-Freundin. Deine Ex-Freundin hat bestimmt eine gute, vielleicht sogar eine beste Freundin. Nimm Kontakt mit dieser Ex-Freundin, mit der besten Freundin deiner Ex-Freundin auf und versuche ihr das auch zu erklären. Also, der Hintergrund meiner Ideen ist, dass du so viele Wege wie möglich suchen solltest, um ihr das zumindest zu erklären. Ob sie es dann annimmt, ist ein anderer Fall, aber dass sie zumindest das mal weiß. Vielleicht klappt es dann ja. Kannst uns ja nochmal mailen, mich würde es interessieren, wie es ausgegangen ist. Ja, lieber David, alles Gute und viel Glück. 1:22 Uhr, hier ist Sandra. Ja, und, hallo. Ja, und Marc. Stimmt das? Ja, das stimmt, hallo. Hallo. Hallo. 34 und 44. Genau. Sandra ist das Küken. Und Marc ist der alte Mann. Naja, so schlimm ist es nicht. Sandra, weswegen ruft ihr an? Und zwar, wir rufen an, ich bin erkrankt, habe unter anderem zwei schwerwiegende Erkrankungen, die wir möchten gerne eine Familie gründen. Mhm. Und das ist einmal eine Lebererkrankung und eine Thromboseerkrankung. Also ich neige zu Thrombosen. Ja. Und kurze Frage noch, was ist das für eine Lebererkrankung? Das ist, das nennt sich Bad-Chiari-Syndrom. Das ist total selten, mhm. Also so super selten. Mhm. Und das heißt, die ganze Leber ist dann mit den Thrombosen verstopft. Mhm. Da fließt kein Blut mehr durch, kein Blut mehr ab. Ich hatte dann auch eine Aszitis gehabt, also ein Bauchwasser. Mhm. Und da wurde ein Stent gesetzt in der Pfortader, eine Tippsanlage, was geholfen hat, damit das Blut um die Leber drumherum geleitet wird. Klingt sehr bedrohlich und sehr, sehr gefährlich und eine schwerwiegende Erkrankung. Du bist erst 34 Jahre alt. Wie lange leidest du schon an diesen Erkrankungen, an diesen Erkrankungen? Seit 2014 war das gewesen, ne? Ja, seit 2014. Und vorher top, alles gesund? Ja, es hatte sich vorher schon so ein Jahr lang gezeigt. Also dieses Bauchwasser, das ist halt häufiger halt... Mhm. Hatte sich das gezeigt, aber der Hausarzt hat mich halt immer, ja, hat das immer abgewiegelt, nach dem Motto, ich soll doch mal, das wäre vielleicht ein Blähbauch oder sowas, hat er nie drauf geguckt, bis ich dann halt gesagt habe, nee, du machst da jetzt bitte einen Ultraschall, sonst gehe ich hier nicht weg. Ja. Und dann hat er halt festgestellt, dass ich da eine Aszitis habe. Ja. Und dann hat er mich direkt ins Krankenhaus geschickt und naja. Dann ist alles dann in die Gänge gekommen und diagnostiziert worden. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr plant, eine Familie zu gründen oder der Wunsch ist irgendwie da. Ja, wir sind seit 10 Jahren zusammen, möchten auch gerne dieses Jahr dann auch heiraten und auch eine Familie gründen. Und naja, das kann man denn, kannst du denn mit dieser schweren Erkrankung schwanger werden? Vom rein Körperbau her soll das wohl so auch gehen. Also möglich ist es. die Gefahr besteht halt nur, dass, also ich wäre dann schon in der höchsten Risikokategoriegruppe, die es überhaupt gibt. Und dann, ja, das, also das ist auch deswegen, ich anrufe, weil ich kann mich mit niemandem austauschen. Also ich weiß nicht, wie viel Chancen ich da habe, dass es gut wird, weil die Ärzte auch davon sprechen, es kann gut werden, kann natürlich nicht gut werden. Die können natürlich keinem, also die sagen mir nicht, okay, zu 90% kann das gut werden. Was heißt denn, wenn es nicht gut wird? Was könnte im schlimmsten Fall geschehen? Im schlimmsten Fall kann passieren, dass ich sterbe. Während der Schwangerschaft oder bei der Geburt? Ja, genau. Also es ist wohl schon so bekannt, dass es dass die Schwangerschaft nicht durch die komplette Zeit halt geht, sondern dass es definitiv dann auch schon ein Frühchen werden wird. Und im schlimmsten Fall, ja, dann kann ich eine Gehirnblutung bekommen, eine Thrombose irgendwo im Körper, das heißt Organversagen und. Das heißt, ihr steht jetzt vor dem Problem, wagen wir eine Schwangerschaft oder wagen wir es nicht? Genau. Ihr seid 10 Jahre zusammen, Marc? Ja, das ist richtig. Was denkst du denn dazu, Marc? Wir überlegen halt noch. Wir haben noch nicht alle Informationen drüber. Und das ist ein Hin und Her im Moment. Also der Wunsch ist halt sehr stark. Also. Der Wunsch ist stark, aber so wie du es mir gerade erzählt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest, dass es Komplikationen gibt, sehr hoch. Ja, was ich jetzt auch gelernt habe, ist auch, dass eine Schwangerschaft also von der Natur aus mit sich bringt, dass man sowieso auf natürlichem Wege zum Thrombosen neigt. Und dass es halt natürlich auch die Leber zusätzlich belastet. Das ist ganz natürlich wohl während der Schwangerschaft. Das heißt, das verstärkt quasi dein Syndrom noch. Genau. Also dieses Bad-Chiari-Syndrom. Und aufgrund dieses Bad-Chiari-Syndroms wurde ja auch nachgeforscht, warum es überhaupt zu der Thrombose kam. Und da wurde dieses Antiphospholipid-Syndrom erkannt bei mir. Und das spricht halt also dafür. Es spricht dafür? Dass es, bei dem Antiphospholipid-Syndrom ist bekannt, dass es halt Thrombosen verursacht. Und also das Risiko halt sich zu wirklich zu Geburten kommt, ja. Ja, enorm erhöht. Mit wie viel wirklich fachkundigen Ärzten, die davon auch Ahnung haben, hast du oder habt ihr schon gesprochen? Wir waren mit vier, wieso vier? Vier. Geschätzt vier. Ja, und was ist so die... Aus verschiedenen Fachbereichen, ja. Was ist die Tendenz dieser vier Ärzte? Raten die eher ab oder sagen die, ja, gehen sie das Risiko ein? Die legen sich nicht wirklich fest. Also die können, weil es das wohl auch so super, super selten gibt... ich war jetzt das letzte Mal in einer Uni gewesen, in einer sehr, sehr großen Uni, und selbst die haben gesagt, die haben bislang nur einen einzigen Patienten gehabt. Also Patientin. Und wie ist es der Patientin ergangen? Die schwanger geworden ist. Ja, genau. Also man muss dazu sagen, sie hatte bereits eine Leberzirrhose gehabt, was ich ja nicht habe. Also das war auch gerade zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war sie noch nicht komplett zu Ende behandelt. Also, weil sie da immer noch... Ihr könnt ja auch mal eine Recherche machen, wie das weltweit ist. Wie viele Menschen beispielsweise in Amerika das haben, wie viele Frauen, wie viele davon schwanger geworden sind, wie kompliziert die Schwangerschaft verlaufen ist. Im Internet sehr schwer herauszufinden, weil es das, wie gesagt, total... selten gibt. Und das, was man halt im Internet halt liest von so Veröffentlichungen, ist echt super wenig. Punkt 1, Punkt 2, hört sich das alles relativ machbar an. Was aber so von den Ärzten, die wir persönlich gesprochen haben, die sind da eher vorsichtiger. Und die sagen ja auch, Ja, was bringt es ihm, wenn wir ihm jetzt hier Prozente um die Ohren schlagen? Ja, ja. Wenn es halt 90-10 und wenn sie dann bei den 10% landet, damit ist ihm auch nicht geholfen. Ne? Ihr beiden, Sandra und Marc, ich kann da natürlich, ich kann da keine Beratung abgeben jetzt. Also, ich könnte jetzt nur sagen, was ich sagen kann, ist, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, wenn ich an Stelle von Marc beispielsweise wäre, oder wenn ich mich in dich ja auch hineinversetze, Sandra, ich wäre sehr vorsichtig. Also wenn du jetzt meine Freundin wärst, Sandra, ich möchte nicht meine Freundin verlieren, auch wenn der Wunsch nach einem Kind sehr groß ist. Und ich möchte nicht vielleicht meine Freundin und mein Kind verlieren. Also. Ja, das hat er mir auch schon ein paar Mal gesagt. Also das Wichtigste ist, bin ich sowieso an höchster Stelle. Also bei allem großen Respekt vor dem eigenen Kind. Ich meine, du hast schon eine sehr schwere Erkrankung, mit der nicht zu spaßen ist und mit der du alleine wahrscheinlich auch ohne Kind noch viel zu kämpfen haben wirst. Was spricht gegen eine Adoption? Ja, dass das Thema aufkommt, das habe ich schon mir schon gedacht. Also das ist halt nicht das eigene Kind. Naja, ich weiß, das ist irrational. Aber ich werf's trotzdem mal so in, wahrscheinlich habt ihr darüber auch schon gesprochen. Ja, also er hat bereits ein Kind. Mhm. Aber du nicht. Genau, und also, höre ich daraus, Marc, dass du auch eher gebremst bist? Also es ist so, wie du gerade gesagt hast, ich habe halt starke Angst um sie. Mhm. Und, ein gemeinsames Kind ist wunderschön, aber die Gefahr schwebt gerade halt doch sehr deutlich. Mhm. Und das kann ich noch nicht irgendwie richtig greifen oder bewerten. Ja, es ist wirklich eine ganz subjektive Ermessensfrage. Wie gesagt, ich würde mich wohl dagegen entscheiden, ich persönlich. Ich finde, Sandra, ihr solltet vielleicht doch noch mal mit einem oder anderen sehr kompetenten Arzt reden, der sich damit auskennt, der vielleicht auch, die Ärzte können das noch eher recherchieren, was so im Ausland passiert ist. Das ist so für den Laien komplizierter ist. Dass jemand ist, der pfiffig mal international auch guckt, wie das so verlaufen ist, solche Schwangerschaften. Also, dass du mir da jetzt natürlich keinen ärztlichen Rat geben kannst und so, das ist klar. Also die, deswegen ich anrufe, ist auch, dass ich die Hoffnung habe, dass irgendjemand zuhört, der vielleicht diesen Weg bereits gegangen ist. Mhm. Und dass es da vielleicht einen Austausch geben könnte der diese auch sehr seltene Erkrankung hat und auch noch eine Frau ist und auch schwanger geworden ist und vielleicht dafür. Gut, das können wir natürlich gerne anbieten, Sandra und Marc. Wenn jemand sich jetzt hier angesprochen fühlt, bitte meldet euch bei uns, mailt uns domian@wdr.de und das reichen wir gerne weiter an Sandra und Marc. Ja, oder wenn es da irgendwie einen Austausch gibt, vielleicht mit einer Gemeinschaft oder keine Ahnung, dass auch dieser Schwebezustand, also es zu wagen oder nicht zu wagen, das macht mich total fix und fertig. Und wenn ich du musst beim Einkaufen oder selbst im Fernsehen in der Werbung irgendwie so Babys sehe, das macht mich echt, das macht mich fertig. Vor allen Dingen mir vorzustellen, also kein eigenes Baby zu bekommen, das ist echt. Aber sich vorzustellen, das ist halt sehr stark, ne? Ja, aber sich vorzustellen, dass du stirbst bei der Geburt, ist grauenhaft. Auch sich vorzustellen, dass das Kind vielleicht schwerst behindert auf die Welt kommt, ist auch schlimm. Das muss man dem entgegenhalten immer. Wie gesagt, bei allem Respekt vor deinen persönlichen Wünschen, das verstehe ich schon sehr gut. Aber dein Leben ist halt ungeheuer wichtig. Und das zählt für mich jetzt in erster Linie mehr als der Wunsch nach einem Kind. Aber wie gesagt, also Sandra, Marc, wenn sich jemand bei uns meldet, natürlich stellen wir den Kontakt her. Wir werden euch jetzt auch nochmal zurückrufen. Vielleicht hat meine Psychologin auch noch eine Idee, welche sehr kompetente Beratungsstelle auch noch für euch interessant wäre oder möglich wäre. Das heißt, da gucken wir auch nochmal im Hintergrund. Ansonsten wünsche ich euch wirklich sehr viel Weisheit bei dieser schweren Entscheidung. Euch beiden. Danke sehr. Alles Gute von Herzen, Marc und Sandra. Und ihr legt bitte auf und die Magdalena ruft euch gleich zurück. Ja, Domian? Ja? Dürften wir dich noch um ein Autogramm bitten? Sehr gerne. Dann sagst du gleich der Magdalena eure Anschrift und das schicke ich euch natürlich sehr gerne zu. Super. Okay, macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Danke. Ciao. Danke, tschüss. So, wir haben 1.36 Uhr und ich möchte euch gerne auf unser Thema nächste Woche. Übernächste Woche übrigens sind wir in der Osterpause. Aber nächste Woche sind wir voll und ganz da für euch. Und in der nächsten Woche heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Nacht. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, für die die Nacht etwas Besonderes ist. Also arbeitet ihr zum Beispiel nachts? Was arbeitet ihr nachts? Macht ihr nachts ausgefallene Dinge? Was für ausgefallene Dinge macht ihr nachts? Seid ihr schlaflos? Wie geht ihr mit fehlendem Schlaf um? Habt ihr nachts vielleicht ein zweites Leben? Und so grundsätzlich die Frage, hat die Nacht für euch eher ein Zauber oder hat die Nacht für euch eher ein Schrecken? Ich meine, wir sind ja hier alle Nachteulen unter uns jetzt im Moment, sodass ich hochinteressiert bin, was ihr alles erzählen werdet und wie ihr die Nacht einordnet. Also das Thema Nacht nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt mailen und wie immer natürlich am Mittwoch vor und während der Sendung anrufen. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und jetzt, und hier ist Nadja. Nadja ist 35. Guten Morgen, Nadja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nadja. Hallo, wer schön, mit dir zu reden. Dankeschön, ich freue mich auch, dass du da bist. Über was reden wir? Wir reden über den Umgang mit Lebensmitteln. Oh, das ist ein gutes Thema. Oh, okay. Ich arbeite bei einem großen deutschen Discounter. Ja. Und ich sehe, was wir jeden Tag wegwerfen müssen. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Erzähl mal, das wird ja alles irgendwie so geheim gemacht. Das erfahren wir normalen Menschen ja gar nicht. Was also, werft ihr weg? Es ist ja in Deutschland so, dass die Menschen sehr verwöhnt sind. Irre verwöhnt. Was ich sehr schrecklich finde. Mhm. Und es ist zum Beispiel so, wir haben verschiedene Sorten Brot. Wir haben ja auch einen Backshop. Das ist ja auch im Allgemeinen sehr verbreitet. Mhm. Und wenn es heißt, also die Sorte Brot ist nicht da, dann wird ja auch keine andere Sorte gekauft. Dann sind die Leute verzichtet. Ja, dann sind sie verzichtet und sind sauer. Ja, genau. Dann sind die Leute sehr angenervt. Bleiben wir mal eben gerade bei dem Backshop. Wie oft denke ich das, wenn ich sehr spät abends noch in einen Supermarkt gehe und sehe, dass kurz vor Schluss da doch noch relativ viel gutes, frisches Brot liegt. Und Brötchen und Baguette und weiß ich was alles. Was passiert damit? Es gibt einige Artikel, gerade Brot, die wir am nächsten Tag zum halben Preis verkaufen dürfen. Mhm. Immerhin. Allerdings nicht alles. Und der Rest wird tatsächlich weggeworfen. Das wandert in unserem Fall in eine Biogasanlage. Mhm. Eine was? Biogasanlage? In eine Biogasanlage. Biogasanlage, okay. Mhm. Genau. Also es wird in Anführungsstrichen weiterverwertet, aber... Naja gut, aber nicht, so, nicht in dem Sinne. Nein, genau. Was wird sonst noch weggeworfen? Fleisch, ganz viel Fleisch. Mhm. Weil die Leute nicht bereit sind. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe und ich sage, boah, ich habe Lust auf Frikadellen, dann kaufe ich nicht das Hackfleisch, was morgen abläuft, sondern ich kaufe eins, was in 4 Tagen abläuft. Mhm. Und das, was morgen abläuft, wird weggeworfen. Mhm. Also das, was im Prinzip gut ist, was man heute noch verwenden könnte, kommt in die Tonne. Ja. Mhm. Wie ist es mit Obst? Obst auch. Also ein Apfel mit einer kleinen Delle wird weggeschmissen. Mhm. Ja. Leider. Und die oftmals schon benannten, abgelaufenen Joghurtbecher zum Beispiel? Also Joghurt haben eine gewisse Restlaufzeit. Mhm. Die, was weiß ich, 3, 4, 5, 6, 7 Tage sind, je nachdem, wie gut sich das verkauft, aber tatsächlich auch Milchprodukte im Allgemeinen oder auch Aufschnitt, Wurst, Käse, Salate, wenn es das Datum erreicht hat, wandert alles in die Tonne. Ja. Genau. Viele Discounter bieten ja auch so Fertigsalate an, die wahrscheinlich irgendwelche Feinkostfirmen liefern. Ja. Wenn die abends nicht verkauft sind, kommen die auch weg. Ja. Leider ja. Nochmal zu dem zu den Joghurt Verfallsdaten. Heißt das, dass wenn das Verfallsdatum schon überschritten ist, ihr die dann doch noch 2-3 Tage stehen lasst im Regal? Nein. Nee, das nicht. Nein. Obwohl also wir gehen jeden Tag durch, wir bekommen eine Liste an Produkten, die wir ja durchprüfen müssen. Mhm. Und da sind wir auch sehr strikt mit. Und wir gucken dann auch wirklich alles durch. Und es ist halt wirklich so, dass ein Apfel mit Delle, der muss dann auch raus. Da kann auch ein Paprikamix zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Da sind 3 Stück drin, einer hat eine Macke, ich fing 3 Stück in die Tonne. Das ist leider so, ja. So, jetzt können wir uns ja schon vorstellen, was in einem Supermarkt, zum Beispiel in dem du arbeitest, was da täglich eine Menge, ich kann mir die Menge gar nicht vorstellen, weggeschmissen wird. Also es ist eine etwa, ich sag mal, hüfthohe Europalette. Ja. So, und an Lebensmitteln. Eine hüfthohe Europalette. Ja. Mhm. So, und das rechnen wir jetzt mal hoch auf all die Tausenden von Supermärkten in ganz Deutschland, ja, was da jeden Tag weggeschmissen wird. Das ist eine Schande. Ja. Was und vieles davon kannst du ja noch verbrauchen. Ja. Und vor allen Dingen, es gibt ja nach wie vor auch in unserem Land so viele arme Menschen. Warum gehen denn die Sachen nicht, die noch einigermaßen in Ordnung sind, an die Tafeln? Wir arbeiten sehr eng mit der Tafel zusammen, das muss man dazu sagen. Also wir geben auch vieles direkt dahin und arbeiten auch sehr eng mit denen zusammen. Aber es ist halt leider auch so, dass auch die Tafel begrenzte Möglichkeiten hat. Mhm. Also ich habe bis vor einiger Zeit in einer Kleinstadt gearbeitet, wo die Tafel nur einmal die Woche Lebensmittel ausgeben durfte. Ach so, okay, dann geht es natürlich nicht. Und dann wurde natürlich vieles weggeworfen, was überhaupt nicht nötig war. Ich habe gerade so eine Idee. Wenn jeder Supermarkt abends, sagen wir mal, eine halbe Stunde bevor er schließt, diese Dinge, die er eigentlich wegschmeißt, verschenkt, würde er alles loskriegen. Würde ich auch sehr gerne machen. Ja. Also ich habe vor einiger Zeit mit einer Kundin ein Gespräch gehabt, die hatte ein Ciabatta in der Hand, ein frisch aufgebackenes Ciabatta und nee, ich will das doch nicht und hat das wieder zur Seite gelegt. Mhm. Nun hatte sie das aber angefasst mit blanken Händen. Ich musste dieses Ciabatta in die Abschriften schmeißen, also sprich wegwerfen. Mhm. Ich durfte es nicht mehr verkaufen, weil wer kauft das? Ja. Ne? Und sie schimpfte auch gleich, was soll das denn? Sie können das doch nicht wegwerfen. Ja, ist richtig. Sie hat vollkommen recht. Ich würde es von mir aus auch nicht wegwerfen. Ich würde es lieber demjenigen in die Hand drücken, der draußen sitzt und nichts zu essen hat. Mhm. Aber ich darf es nicht. Und das ist halt das, was in Deutschland wirklich komplett falsch läuft. Genau, wir haben so viele Menschen, die kein Geld haben für Lebensmittel oder die zu wenig Geld haben. Nadja, was wäre, du bist eine engagierte junge Frau, wenn du jetzt deinem Chef sagen würdest, passen Sie auf, ich nehme ja jeden Abend eine Riesentasche von den Sachen, die wir sowieso wegschmeißen und verteile die hier bei den und den Leuten. Ich habe versucht. Ich darf es nicht. Du darfst es nicht? Ich darf es nicht. Und ich würde es super gerne, ich würde es wirklich, auch Blumen, einfach nur, um jemanden Freude zu machen. Mhm. Wir machen das ganz häufig. Ich habe mich auch schon mehrmals dabei erwischt, einen kompletten Rolli Blumen abzuschreiben, der noch toll war, der noch schön war. Den haben wir an die Kunden verschenkt, weil wir gesagt haben, ich schmeiß das nicht weg. Und das durftet ihr? Blumen durftet ihr verschenken? Nein. Auch nicht? Darf ich auch nicht. Dürft ihr denn ihr Angestellten Lebensmittel, die sowieso weggeschmissen werden, für euch mit nach Hause nehmen? Nein. Auch nicht. Das ist wirklich so absurd, ist das. Da schmeißt pervers. Völlig pervers. Da schmeißt man ein Brot in die Tonne und ihr müsst dann ein anderes Brot dafür kaufen. Ja. Das finde ich wirklich ganz skandalös. Dass man in Deutschland oder in der ganzen westlichen Welt dafür kein vernünftiges System sich ausdenken könnte, dass das verwertet wird. Ja. Ich glaube gerade auch so, die alten oder sehr alten Leute, die den Hunger mitbekommen haben, die Nachkriegszeit, ja, die sind genau, ganz entsetzt, wenn die solche Sachen haben. Oder auch aktuell Flüchtlinge. Flüchtlinge, genau, genau. Ja. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Wir dürfen das nicht. Man sitzt an der Kasse, sieht im Fenster einen, der nichts zu essen hat und möchte ihm gerne was geben. Wir dürfen das nicht. Mhm. Ich Hast du damit auch ganz schlecht zurecht. Mhm. Hast du außer den gerade schon besprochenen Möglichkeiten, was man damit machen könnte, noch andere Ideen? Ich würde es gerne abschreiben und verschenken, ehrlicherweise. Und das nicht nur an die Tafel, sondern auch in unserem Fall in der kleinen Stadt an die Menschen, die es gerade aktuell brauchen. Mhm. Und ich würde es gerne verteilen wollen. Ich garantiere, wenn das sich rumsprechen würde, abends ab eine halbe Stunde vorher gibt's die und die Sachen umsonst, würden immer Trauben. Warum soll ich die Brötchen aufs Weg schmeißen? Ja, warum kann ich die nicht mal im Preis verkaufen? Oder wenigstens das, ja. Wenigstens das. Was soll das denn? Nadja, ich halt lieber weggeworfen. Sehr gut, dass du das Thema mal aufgebracht hast. Haben wir so in der Form lange nicht hier besprochen. Nee. Aber wir sind da alle ein bisschen hilflos. Man kann es nur immer wieder thematisieren und in die Öffentlichkeit bringen. Und vielleicht muss ein Supermarkt mal mit so einer Idee anfangen. Das würde ja auch ein tolles Image auf die Supermarktkette werfen. Ja. Wenn die abends die Sachen verschenken würden, würde Edeka, Rewe oder Kaufland oder wie immer sie heißen, oder Aldi super dastehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Vielleicht hat uns ja einer der mächtigen Herren dieser Ketten zugehört und wir haben da den einen oder anderen auf eine Idee gebracht. Ich würde es mir wünschen. Liebe Nadja, vielen Dank für deinen Anruf und für das Thema. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, schickst du mir noch ein Autogramm? Mach ich gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Danke dir. Tschüss. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Ralf. Der Ralf ist 51. Guten Morgen, Ralf. Einen schönen guten Morgen. Hallo, Ralf. Was ist dein Thema? Mein Thema, Lebensfreude. Lebensfreude. Halt mal bitte das Handy direkt an den Mund, dass man dich besser versteht. Lebensfreude. Lebensfreude. Lebensfreude. Ich habe keine Lebensfreude mehr. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Mich interessiert nichts, ob da draußen jetzt die Welt runtergeht oder mich interessiert nichts mehr. Ich habe keinen Spaß an nichts mehr. Mhm. Hast du eine Frau, eine Familie? Ich habe Frau und Kinder, vier Jungs und von 2004 eine Tochter. 2004 bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und habe gesehen, wie meine Frau meinen jüngsten Sohn getreten hat. Getreten, nicht geschlagen, nicht geschimpft, sondern getreten. Mhm. Wo ich die Haustüre aufgemacht habe, damals war ich noch bei Thyssen am Arbeiten. Und bin ölverschmiert nach Hause gekommen und sehe, wie meine Frau, mein Sohn, tritt meinen Jüngsten und fragt immer, spinnst du eigentlich? Was hat der gemacht, dass du den tretest? Ein Feind tretet man nicht und das ist dein Kind. Wie alt war der Sohn damals? Mein Jüngsten von 88, 90, 92, 94. Rechnen wir mal jetzt nicht. Der war 10, 8 oder 10, irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist die auf mich losgegangen. Dann hat sie von den Jungen abgesehen, dann ist die auf mich losgegangen. Ist sowieso alles deine Schuld und dann ist die auf mich losgegangen, hysterisch auf mich losgegangen. Und das war im Jahre 2004. Das war 2004. Bist du heute von der Frau getrennt? Ich bin seit 2004, kam die Polizei, ich habe die Polizei angerufen und einer musste die Wohnung verlassen, es waren 8 Polizeibeamte. Mhm. Und einer musste die Wohnung verlassen und die Wohnung war auf mich geschrieben. Also ich war als Mieter da aufgetragen. Nur ich bin selber gegangen, meine vier Monate alte Tochter hat sie in der Hand gehabt, hat meinen ältesten Sohn in der Hand gehabt. Und ich kann doch jetzt nicht meine Frau und meine Kinder vor die Türe setzen. Ich habe nur meine Jacke genommen, habe alles stehen und liegen lassen und bin rausgegangen. Bist du heute ganz von der Frau getrennt? Ich bin verheiratet, aber ich habe meine Frau seit 2004 nicht gesehen. Wie, du bist verheiratet? Bist du wieder neu verheiratet, oder wie? Nein, ich bin immer noch mit der Frau. Du bist immer noch mit der Frau und hast sie aber seitdem nicht mehr gesehen. Hast du den Kontakt zu deinen Kindern? Beide nicht. Und das ist ja das, was mich komplett kaputt macht. Wie kommt das, dass... verstehe ich. Wie kommt denn das, dass du keinen Kontakt zu den Kindern hast? Weil meine Frau meinen Kindern alles Mögliche erzählt hat und meine Kinder, das sind keine Kinder mehr, das sind erwachsene Menschen jetzt und keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie denn alles über mich erzählt hat. Da also, gibt es eigentlich nichts, was sich verheimlicht. Also, abgesehen von der ganz kleinen Tochter sind die ja wirklich jetzt alle erwachsen. Ja. Hast du denn nicht mal versucht, mit den Kindern Kontakt aufzunehmen? Es kommt kein Kontakt zustande. Hast du es versucht? Kein Kontakt zustande. Ich habe es mehrmals versucht, ja. Und die reagieren gar nicht auf dich? Nein, dann ist einfach nur so ein Hallo und ich muss dahin. Ich habe keine Lust mehr von der Mama Stress zu kriegen, das von meinem jüngsten Sohn. Also du hast dich mit keinem der Kinder mal richtig unterhalten und aussprechen können, das ging nicht. An dem Tag, wo das passiert ist, standen alle vier dabei. Mhm. Die waren alle vier dabei, das ist ja natürlich absolut nicht verstehen, die haben das doch alle selber mitgekriegt, was da los war. Was wirft deine Frau dir denn vor? Weiß ich nicht. Also bis 2004, bis 5. Monat war das. Bis dato war nichts passiert, eine ganz normale Familie, 5 Kinder. Aber warum hast du dich denn dann nicht vehement dafür eingesetzt, dass du Kontakt zu deinen Kindern behältst, auch wenn du dich von der Frau trennst? Ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach nur zurückgezogen, ich war gebrochen. Ja, aber das war doch ein ganz großer Fehler, Ralf, dass du da nicht gekämpft hast für deine Kinder. Denn du bist der Vater und wenn man dir nichts vorwirft, keine schlimmen Sachen, keine Gewalttätigkeiten, dann hast du ja das Recht, auch deine Kinder zu sehen. Das hättest du ja sogar einklagen können. Sie wäre verpflichtet gewesen, dir auch die Kinder zukommen zu lassen und dass ihr Zeit miteinander verbringt. Das riecht nicht nur mein Vorredner gestern. Er hat das auch nochmal betont. Mhm. In Deutschland ist alles so aufgebaut, dass die Frau immer recht hat. Das stimmt, aber gestern wurde der Vorwurf ja gemacht, dass der Anrufer sich sexuell vergangen hätte. Ja, richtig. Aber richtig. Solche Vorwürfe stehen bei euch ja nicht im Raum. Nein, das gibt es aber nicht im Raum. Es gibt keine Gewalt, gar nichts. Eigentlich gar nichts. Da muss ich dir sagen, auch nicht, was ich machen könnte. Ja, Ralf, ich bin wirklich sehr erstaunt, dass du so viele Jahre nichts gemacht hast, Mensch. Doch, ich habe jede Menge Tränen hier gelassen. Ja, aber von Tränen verändert man die Welt nicht. Da muss man schon rangehen. Jetzt sind die Kinder erwachsen. Jetzt liegt es natürlich im Ermessen der Kinder, ob die Kontakt mit dir haben. Die werden sich natürlich auch wundern, was ist denn mit dem los? Der hat sich gar nicht mehr um uns gekümmert. Ja, richtig. Das hat mein ältester Sohn auch mal gesagt gehabt. Du hast uns verlassen. Mhm. Und dabei habe ich dich nicht verlassen. Ich bin abgestoßen worden. Ich wollte keinen verlassen. Ich bin rausgeschmissen worden aus meiner eigenen Wohnung. Ja, das verstehe ich ja. Da kannst du auch zornig sein und alles Mögliche machen, aber du hättest dich weiter um deine Kinder bemühen müssen. Okay, nun gut, nun ist es nicht passiert. Wie kann man das jetzt wieder hinbiegen? Letztendlich müsstest du deinen zumindest erwachsenen Kindern erklären, warum du dich so verhalten hast. Kommt einfach nicht zustande. Bitte? Es kommt nicht zustande, also ich erreiche die nicht. Ja, du musst alle ihr eigenes Leben. Okay, aber wie würdest du es ihnen denn erklären, wenn dann dein Sohn dich sagt, Papa, warum hast du dich so lange nach dem Krach mit der Mama nicht um uns gekümmert? Was würdest du ihm sagen? Die hat mir das Herz rausgerissen. Meine Frau hat mir mein Herz zerrissen. Also, was soll ich da noch sagen? Ja, klingt jetzt. Eine Familie, die Frau. Der Mann beschützt die Frau. Sie hat den Schutz bei der Polizei gesucht, obwohl der Mann gar nichts gemacht hat. Ralf, ich würde mal sagen, wenn ich dein Sohn wäre und du würdest mir die Antwort geben, ja, die Frau hat mir das Herz rausgerissen, würde ich sagen, Papa, ja, okay. Aber deshalb hättest du dich um uns mal kümmern können. Auch wenn dir das Herz rausgerissen wurde von der Mutter. So hast du unsere Herzen auch rausgerissen. Ich wohne im selben Stadtteil. Mhm. Von dem selben Stadtteil. Meine Türe ist für meine Kinder 24 Stunden offen. Ja, aber das waren damals noch Kinder. Die konnten nicht eigeninitiativ dann zum Papa gehen, wenn du dich gar nicht bemüht hast. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch Angst gehabt, irgendwie am Anfang die Nähe meiner Kinder zu suchen. Ich habe sie immer vorne ferne gesehen, wie sie zur Schule gegangen sind. Das, was ich jetzt bei meiner Tochter auch mache. Nur ich habe mich am Anfang komplett Angst gehabt, dahin zu gehen, weil... Wenn die mich grüßen, dann kriegen die wieder hintenrum von der Mutter. Du bist immer noch nicht geschieden von der Frau? Nein. Warum nicht? Seit 88 sind wir verheiratet. Warum nicht? Keine Ahnung. Und da sitzt sie hier und schaue mir die Wände an und Mir gehen tausend verschiedene Gedanken durch den Kopf. Das kannst du so machen, das kannst du so machen. Und schön, dass wir darüber gedacht haben. Ralf, du machst wirklich einen großen Fehler, glaube ich. Du sitzt nur da und grübelst und guckst in die Vergangenheit. Ja. Du musst jetzt, das Jetzt sehen, wie die Sachlage jetzt ist und wie du das Beste daraus machen kannst. Das ist jetzt die große Frage. Was kannst du jetzt noch machen? Du hast gerade unser Gespräch begonnen mit den Sätzen, ich habe gar keine Lust mehr zum Leben. Ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil du dich hast so gehen lassen, dass du sitzt nur in der Wohnung und grübelst und denkst nach. Wie, apropos Wohnung sitzen, gehst du einem Beruf noch nach? Nein, im Moment nicht. Im Moment bin ich arbeitslos. Hast du Drogen- oder Alkoholprobleme? Drogenprobleme habe ich. Drogenprobleme? Ja. Was nimmst ja, du? Ja, see. Siehst du? Noch ein Problem mehr. Das heißt, du gehst immer mehr zurück und kapselst dich ein und versuchst gar nicht, dein Leben in die Hand zu nehmen. Mensch, du bist ein 51 Jahre alter Kerl. Nimm jetzt dein Leben in die Hand. Versuche das, was schiefgelaufen ist, vielleicht doch irgendwie hinzubiegen. Unternimm was, dass du von der Droge wegkommst. Geh zu einem Psychotherapeuten, der dich auch psychologisch aufbaut. Und geh mehr ins Leben rein. Jetzt zu sagen, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, das kannst du doch jetzt nicht machen, dass du dich jetzt so davon machst. Weil ich keine Interesse für nichts mehr. Ja, aber vielleicht besteht ja die Chance, wenn man jetzt doch nochmal richtig loslegt, dass es doch ein, ich würde an deiner Stelle die Hoffnung nicht aufgeben, mit den Kindern doch wieder ins Gespräch zu kommen. Aber dafür muss man jetzt auch was unternehmen, man muss was machen. Und da muss man mal klug überlegen, was man da machen kann. Aber doch nicht einfach. Ich habe für meine Kinder gelebt. Ich bin Familienmensch, ich komme selber aus einer großen Familie, 8 Kinder. Und ich habe für meine Kinder gelebt. Pass mal auf, Ralf. Vielleicht kann man die Kinder ja sogar damit überzeugen, wenn du sagst, das hat mich damals so geschockt, dass ich wie gelähmt war und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht um euch gekämpft. Das bereue ich auch sehr. Aber jetzt will ich für euch da sein. Wenn du so an sie herangehen würdest. Was machst du jetzt? Das ist genau auf den Punkt. Ich war gelähmt. Ich bin immer noch gelähmt. Das würde passen so. Genau, so. Und ich bin geschockt. Ja, aber jetzt soll mal gut mit geschockt sein. Jetzt nimm mal dein Leben in die Hand. Dafür, ich glaube, du hängst so tief durch, dass du erstmal psychologische Hilfe brauchst. Das werden wir dir jetzt gleich erklären, wie du das am besten machst. Wenn du da ein bisschen aufgepäppelt bist, dann musst du aktiv werden. Du kannst das auch im Rahmen der psychologischen Beratung überlegen, wie du an deine Kinder rangehen könntest und was du tun könntest. Aber tu was, Mann. Damit du hinterher zumindest sagen kannst, ich habe alles ausprobiert, es hat nichts funktioniert, aber ich habe es wenigstens gemacht. Der Kontakt zu meinen Kindern wiederherstellen, das wäre das größte. Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch, Ralf. Das wäre das größte Glück. Und dann sagst du auch nicht mehr, ich will nicht mehr. Das muss dein Ziel muss sein, dass du Kontakt zumindest zu einem, am liebsten natürlich mit allen Kindern hinkriegst. Tu es. Aber dafür musst du dich jetzt auch aufraffen, sonst funktioniert's nicht. Lieber Ralf, die Sendung ist gleich vorbei, du hörst im Hintergrund die Musik. Du legst bitte auf und meine Psychologin ruft dich an und die berät dich jetzt noch in Sachen Therapie, was du unternehmen könntest und solltest, okay? Okay, ich danke dir. Dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Und ich wünsche dir viel, viel Glück. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und von dieser Woche, in dieser Woche, in der Technik Daniel Paulmann. In der nächsten Woche heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Nacht. Und am Montag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schönes Wochenende. Bis dahin. Bye, bye.